Aphorismus. Timing unter dem Aspekt einer eigenen Frequenz. Die Uhr lügt. Zeit würde nicht diskret sein. Diese ist beständig, aber sie ist das alleine nur als eine sich wandelnde Figur. Der Zeiger einer Uhr zeigt das klar vernehmbar auf. Eine Digitalanzeige bei einer Uhr würde ebenso nichts mit dem zu tun haben können, was Zeit ist. Diese ist keine Summe von Zahlen, welche wieder bei Null beginnen kann. Auch würde eine Zeit nicht verschaltbar sein. Man könnte diese nicht einmal durchleiten. Zeit ist vielmehr eine gegenwärtige Summe des Ganzen. Und diese wird intensiv erfahren. Nähe ist dafür bedeutsam. Jeder Körper zeigt etwas davon an sich auf, was ihn ausmacht. Derweil unterliegt die Zeit ihrer eigenen Natur. Sie ist der kosmische Zeiger des Wachstums. Dieser Prozess, welcher alleine nur in der Gegenwart stattfindet, wird begleitet von einem Gedeihen der Dinge, welches durch ein solches Wachstum hervorgerufen wird. Ja, es würde nicht etwa alleine nur eine Dauer, sondern derer viele geben. Zeit wird so zur Summe aller Zeit folgen. Die eigenen Frequenzen, die Eigenfrequenzen und die inneren Resonanzen könnten da wirklich nichts anderes als Überbegriffe zu einer Klassifizierung der Arten solcher Zeitfolgen sein. Dank einer damit verbundenen Kenntnis wird man in die Position versetzt, um deren Vorkommen zu lokalisieren. Die Summe der Zeitfolgen wird unterdessen als ein mächtiger Strom richtig aufzufassen sein. Alleine nur dieser erscheint als Welt und kommt davor. Wir partizipieren an diesem durch unser Sein. So können auch wir etwas davon erfahren, wie sich die Dinge und auch wir selbst während unseres Daseins wandeln.